Ich will dich nie wieder missen, nie mehr vermissen. Ich kann wirklich nicht auf dich verzichten. Ich geb dich niemals wieder her, denn dafür brauch ich dich zu sehr. Ich will dich nie Ich kann wirklich nicht auf dich verzichten. Ich will dich nie.